Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who are living for the party when they get into heaven. Menschen, die für die Party leben, die sie im Himmel haben werden. Going to have this wonderful and amazing entrance. Und diesen wunderbaren und großartigen Empfang haben werden. Now, let's go to the very next verse, and that's the 12th verse. Kommen wir zum nächsten Vers, und zwar zu Vers 12. I won't hesitate to continually remind you of these truths. Ich werde nicht müde, euch immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. I think I should make this to one of my favorite verses in the Bible. Ich denke, ich sollte diesen Vers zu einem meiner Lieblingsverse der Bibel machen. You know, some people accuse me of repeating myself. Einige Leute werfen mir vor, dass ich mich wiederhole. I said, well, I learned this from Peter and from Paul. Dann sage ich, das habe ich von Petrus und von Paulus gelernt. Paul said the same thing to the Philippians. Paulus sagt das gleiche zu den Philippern. I will keep telling you the same thing. Ich werde euch immer wieder das gleiche sagen. And Peter says, I won't hesitate to continually remind you of these truths. Und Petrus sagt, ich werde nicht müde, ich zögere nicht, euch immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. Because some truths have to be said to us over and over and over again. Denn manche Wahrheiten müssen uns immer und immer wieder gesagt werden. Isn't it true that especially today in our busy lives? Ist es nicht so, dass wir gerade heute in unserem hektischen Leben we so easily forget important truths? Wichtige Wahrheiten so leicht vergessen. So, don't worry about having things repeated to you over and over again. Mach dir also keine Sorgen darüber, dass dir Dinge immer wieder gesagt werden. In fact, I repeat things to myself over and over again, just to make sure I get them in my heart. Ich wiederhole Dinge sogar immer wieder für mich selbst, um sicherzugehen, dass ich sie in meinem Herzen verinnerliche. And obviously this was so important to the Apostle Peter. Offensichtlich ist dies dem Apostel Petrus so wichtig, that he considered it vital to over and over again repeat certain truths. Dass er es für unerlässlich hält, bestimmte Wahrheiten immer wieder zu wiederholen. Look, he says, even though you are aware of them and they are well established in the present measure of truth you have already embraced. Schau, er sagt, obwohl ihr sie kennt und sie in dem jetzigen Maß an Wahrheit, das ihr angenommen habt, fest verankert sind. Peter doesn't say, I'm telling you these things because you never knew them. Petrus sagt nicht, ich erzähle euch diese Dinge, weil ihr sie nicht kennt. Peter didn't say, this is a new revelation, it's important. Petrus sagt nicht, das ist eine neue Offenbarung, sie ist wichtig. Can I suggest something to you? Darf ich dir etwas vorschlagen? I think sometimes we should chase less a new revelation until we've lived the old revelation. Ich denke, manchmal sollten wir einer neuen Offenbarung erst nachjagen, wenn wir die alte Offenbarung ergriffen haben. I've said it many times. Ich habe schon oft gesagt, that one of the greatest Christian deceptions, dass eine der größten christlichen Täuschungen darin besteht, is to believe that because we have a revelation, that's already enough. Zu glauben, dass es reicht, wenn wir eine Offenbarung haben. No. Nein. We need to live in the revelation. Wir müssen in der Offenbarung leben. And it's so easy for us to get excited about certain truths and not live them. Es ist so einfach für uns, uns für bestimmte Wahrheiten zu begeistern und sie nicht zu leben. But as we understand that truths have to be repeated to write them on our hearts. Wenn wir aber verstehen, dass Wahrheiten wiederholt werden müssen, um sie auf unser Herz zu schreiben, we will first of all open our hearts over and over again when we hear the same truth. Werden wir vor allem unsere Herzen immer wieder öffnen, wenn wir die gleichen Wahrheiten hören. There is a great danger when we hear something that we have already heard. Es besteht eine große Gefahr, wenn wir etwas hören, das wir schon einmal gehört haben. And the danger is that we do not pay attention anymore. Die Gefahr liegt darin, dass wir nicht mehr aufpassen. Very, very dangerous. Das ist äußerst gefährlich. So we need to understand that we have to on purpose pay attention to things we've heard before. Wir müssen also verstehen, dass wir bewusst auf Dinge achten müssen, die wir schon einmal gehört haben. To make sure that they're deeply engraved in our hearts and they become practice in our daily life. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich tief in unser Herz eingravieren und in unserem täglichen Leben zur Praxis werden. And Peter was aware that this is a very important thing. Petrus war sich dessen bewusst, dass dies eine sehr wichtige Sache ist. Many, many, many years ago. Vor vielen, vielen, vielen Jahren I discovered an attitude in my human nature. Entdeckte ich eine Einstellung in meiner menschlichen Natur. That when I heard things or read things in the Bible that I already knew so well. Wenn ich Dinge hörte oder in der Bibel las, die ich schon gut kannte. That I did not pay close attention. Passte ich nicht genau auf. And suddenly I realized, oh my goodness, this is terrible. Doch plötzlich erkannte ich, du meine Güte, das ist ja furchtbar. Let's, for instance, take whatever the Gospel of John. Nehmen wir zum Beispiel das Johannesevangelium. I've read the Bible for about 5 decades or more. Ich lese die Bibel seit etwa 5 Jahrzehnten oder mehr. So there are passages of the Bible that I've read hundreds of times. Es gibt also Bibelstellen, die ich schon hunderte von Malen gelesen habe. John 14. Johannes 14. Let your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. You believe in God, but you believe in me. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. I caught myself with an attitude that things that were familiar to me, I just read them without paying close attention. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich Dinge, die mir vertraut waren, einfach so gelesen habe, ohne genau darauf zu achten. And I realized that this is wrong. Und ich erkannte, das ist falsch. So I said, Lord, I really must change this. Also sagte ich, Herr, ich muss das wirklich ändern. So do you know what I do today? Weißt du, was ich heute mache? When I read my Bible, I open it and I say to the Lord. Wenn ich meine Bibel lese, öffne ich sie und sage zum Herrn. I say, Lord, I'm going to read this like I had never ever heard this before. Herr, ich werde das lesen, als hätte ich das noch nie gehört. I open my heart wide. Ich öffne mein Herz weit. Even though I'm very familiar with the scripture, I want you to speak to me through it. Obwohl ich mit dieser Bibelstelle sehr vertraut bin, möchte ich, dass du durch sie zu mir sprichst. Make this a part of my life. Und sie zu einem Teil meines Lebens machst. And this is what Peter's telling the Christians here. Genau das sagt Petrus den Christen hier. So I want to really challenge you today, my friend. Deshalb möchte ich dich heute wirklich herausfordern, mein Freund. What are the truths that you have learned maybe 10, 15 years ago? Welche Wahrheiten hast du vielleicht vor 10, 15 Jahren gelernt? Maybe only 1 year ago. Oder vielleicht erst vor einem Jahr. Are you still very seriously applying them to your heart? Wendest du sie immer noch ernsthaft in deinem Herzen an? Are you paying close attention to them? Beachtest du sie genau? I've learned something. Ich habe etwas gelernt. Every revelation that you have can be lost as quickly as you gained it. Jede Offenbarung, die du hast, kann genauso schnell wieder verloren gehen, wie du sie gewonnen hast. So be aware of that. Sei dir dessen also bewusst. And keep continually writing the same truth on your heart. Und schreibe dir immer wieder dieselben Wahrheiten auf dein Herz. Maybe I shouldn't say keep continually writing them. Vielleicht sollte ich nicht sagen, schreibe sie immer wieder. I should say keep continually reaffirming them. Sondern bekräftige, bestätige sie immer wieder. That's a very important part of Christian life. Das ist ein sehr wichtiger Teil des christlichen Lebens. See you tomorrow. Bis morgen.